Erster, das ist die Geschichte von Adams Familie. Gott hat Adam gemacht. Adam war wie Gott. Zweiter, Gott machte Mann und Frau. Er gab ihnen seinen Segen. Er nannte sie Mensch. Dritter, Adam war 130 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. Der Sohn sah aus wie Adam. Sein Name war Seth. Vierter, nach Seths Geburt lebte Adam noch 800 Jahre. Er bekam mehr Söhne und Töchter. Fünfter, Adam lebte insgesamt 930 Jahre. Dann starb er. Sechster, Seth war 105 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. Sein Name war Enos. Siebter, nach Enos Geburt lebte Seth noch 807 Jahre. Er bekam mehr Söhne und Töchter. Achter, Seth lebte insgesamt 912 Jahre. Dann starb er. Neunter, Enos war 90 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. Sein Name war Kenan. Zehnter, nach Kenans Geburt lebte Enos noch 815 Jahre. Er bekam mehr Söhne und Töchter. Elfter, Enos lebte insgesamt 905 Jahre. Dann starb er. Zwölfter, Kenan war 70 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. Sein Name war Mahalal. Dreizehnter, nach Mahalals Geburt lebte Kenan noch 840 Jahre. Er bekam mehr Söhne und Töchter. Vierzehnter, Kenan lebte insgesamt 910 Jahre. Dann starb er. Fünfzehnter, Mahalal war 65 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. Sein Name war Sharet. Sechzehnter, nach Jareds Geburt lebte Mahalal noch 830 Jahre. Er bekam mehr Söhne und Töchter. Siebzehnter, Mahalal lebte insgesamt 895 Jahre. Dann starb er. Achtzehnter, Jared war 162 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. Sein Name war Henoch. Neunzehnter, nach Henochs Geburt lebte Jared noch 800 Jahre. Er bekam mehr Söhne und Töchter. Zwanzigster, Jared lebte insgesamt 962 Jahre. Dann starb er. 21. Henoch war 65 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. Sein Name war Methusalah. 22. Nach Methusalahs Geburt lebte Henoch 300 Jahre mit Gott. Er bekam auch Söhne und Töchter. 23. Henoch lebte insgesamt 365 Jahre. 24. Henoch lebte mit Gott. Dann war er nicht mehr da. Gott nahm ihn zu sich. 25. Methusalah war 187 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. Sein Name war Lamech. 26. Nach Lamechs Geburt lebte Methusalah noch 782 Jahre. Er bekam mehr Söhne und Töchter. 27. Methusalah lebte insgesamt 969 Jahre. Dann starb er. 28. Lamech war 182 Jahre alt. Er bekam einen Sohn. 29. Er nannte ihn Noah. Er sagte, dieser Sohn wird uns helfen. Er wird unsere schwere Arbeit leichter machen. Der Boden ist verflucht, aber Noah hilft uns. 30. Nach Noahs Geburt lebte Lamech noch 595 Jahre. Er bekam mehr Söhne und Töchter. 31. Lamech lebte insgesamt 777 Jahre. Dann starb er. 32. Noah war 500 Jahre alt. Er bekam drei Söhne, Sem, Hem und Japhet.